Studiozeit im Deutschlandfunk. Die Technik spielt in der heutigen Pop- und Rockmusik eine wichtige, manchmal sogar dominierende Rolle. Musiker bedienen sich ihrer, um den Kompositionen den richtigen Klang zu geben. Alan Parsons war Studiotechniker, zuerst bei den Beatles, später bei Pink Floyd. Dann wechselte er die Seiten und nutzte seine vielfältigen technischen Kenntnisse, um ein überaus erfolgreicher Musiker zu werden. Hören Sie ein Alan Parsons Porträt von Jürgen Brendel. It's no good believing in somebody else if you can't believe in yourself. You give them the reason to take all the power and wealth. It's no good you trying to sit on the fence and hope that the trouble sitting on fences can make you a pain in the ass. If there's something you find to believe in, then the message must get through. So don't just sit in silence when you know what to do. Turn it up. Turn it up. Make it louder. Turn it up. Turn it up. Make it louder. There's no conversation if nobody speaks. Nothing gets done in the end. There's no confrontation when fantasy makes you its friend. So much injustice, too many lies. We don't have to look very far. But nothing will change if we leave things the way that they are. If there's something you find to believe in, then the message must get through. So don't just sit in silence when you know what to do. Turn it up. Turn It Up heißt die Single-Auskopplung aus Alan Parsons aktuellem Album Try Anything Once. Und mit dieser Umschreibung hätte man sich auch schon seinen Widerspruch eingehandelt. Alan Parsons hasst die Bezeichnung Single. Die Reduzierung auf 3,5 Minuten radiotauglicher Musik ist ihm zuwider. Allenfalls lässt er den Begriff Feature Track gelten. Kein Wunder eigentlich für einen Künstler, der mit seinem kreativen Kompagnon Eric Wolfson als Alan Parsons Project 11 Jahre lang fast schon klassisch zu nennende Konzeptalben ablieferte. Dennoch schlägt er mit seinem ersten Werk in den 90ern einen neuen Weg ein. Nach fast 18 Jahren der Zusammenarbeit hat er sich von Eric Wolfson getrennt. das Project aus dem Namen gestrichen und legt mit Try Anything Once sozusagen sein Debüt als Solokünstler vor. I think it's perhaps a little bit incorrect to say that my new album is a solo album because ich meine, es ist nicht ganz richtig zu sagen, mein neues Album sei mein erstes Soloalbum, weil ich völlig unfähig bin, allein zu arbeiten. Ich brauche immer die Hilfe der anderen. Es ist nur so, dass Alan Parsons Project ein Zwei-Mann-Unternehmen gewesen ist und Alan Parsons, mein Name, unter dem das neue Album erschienen ist, steht in Wirklichkeit für ein Vier-Mann-Unternehmen. Eric Wolfson, mit dem ich all die anderen Project-Alben gemacht habe, schreibt jetzt Musicals. Aus Fairness ihm gegenüber habe ich entschieden, es nicht Alan Parsons Project zu nennen. It's in fairness to Eric Wolfson really that I decided not to call it the Alan Parsons Project. Die Idee zu Alan Parsons Project wurde genau vor 20 Jahren, 1974, geboren. Eric Wolfson und Alan Parsons hatten sich vorgenommen, Lyrik von Edgar Allan Poe zu vertonen. Zwei Jahre vergingen dann aber noch, bis Tales of Mystery and Imagination veröffentlicht wurde. Es war ihr erstes Album und der Beginn einer außergewöhnlichen Karriere. Doch schon lange vorher hatte Alan Parsons seine Spuren auf unzähligen Plattenproduktionen hinterlassen. Alles begann, wenn man so will, mit dem Ende einer großen Karriere. Mit den letzten beiden Studioalben der Beatles, Let It Be und Abbey Road. Yeah. Come Together vom Beatles-Album Abbey Road, das, obwohl es später aufgenommen worden war, vor Let It Be veröffentlicht wurde. Let It Be war das erste Album, an dem Alan Parsons gearbeitet hat. Tee gekocht und Bandmaschinen gestartet, um genau zu sein, meint Alan Parsons im Rückblick. Aber kaum eine andere Erfahrung hat ihn so nachhaltig beeinflusst wie seine Arbeit mit den Beatles. Kurz zuvor hatte er gerade seine Lehre in einer Instandsetzungsabteilung der EMI, etwas außerhalb von London, gegen die Ausbildung in den EMI-Studios in der Abbey Road eingetauscht und sich entschlossen, seine Künstlerambitionen als Folkgitarrist und Sänger an den Nagel zu hängen. I mean, once I started at Abbey Road, it became operational rather than technical. Meine Arbeit in den Abbey Road Studios war eher funktional als technisch. Die Aufgabe eines Tontechnikers ist kreativ. Bandmaschinen zu reparieren ist nicht sonderlich kreativ. Und ich musste eine Entscheidung treffen, weil ich nicht Zeit für zwei Karrieren hatte. Entweder hätte ich den Rest meines Lebens Gitarre gespielt oder wäre Tontechniker geworden. Ich sah im Tontechniker die besseren Chancen und ich hatte recht. Vielleicht würde ich sonst immer noch Folk in Londoner Kellerclubs spielen. I'd still be playing folk clubs in basements in London otherwise. Seine Sporen hatte sich Alan Parsons schon bald verdient und solche Hilfsjobs wie das Knöpfedrücken unter der Regie des großen Phil Spector bei George Harrisons Album All Things Must Pass sind ihm heute eher in unangenehmer Erinnerung. Er produzierte Hits der Hollies und saß bei Paul McCartneys Album Red Rose Speedway hinter dem Mischpult. Seine große Stunde als Toningenieur schlug dann 1973, als er die Regler für das Album des Jahrzehnts bediente. Pink Floyds Dark Side of the Moon. I think I need a little don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away. Away, away, away, away, away, away. Possibly the Beatles and Pink Floyd are the single two most innovative. Die Beatles und Pink Floyd sind wohl die beiden innovativsten Bands, die das Studio auf so einflussreiche Weise genutzt haben. Die Beatles haben bekanntermaßen die Aufnahmetechnik revolutioniert. Wenn es sie nicht gegeben hätte, glaube ich nicht, dass die Mehrspurtechnik einen solchen Durchbruch erlebt hätte. Mit Sgt. Pepper haben sie die Studioaufnahme zur neuen Kunst erhoben. Früher ging es darum nur, ein Lied einzuspielen. Die Beatles haben das verändert und Pink Floyd haben es eine Stufe weiterentwickelt, als die Aufnahmetechnik in der Tat wichtiger wurde als die Komposition. Der ganze Sound und die Atmosphäre auf dem Album kommt aus dem Aufnahmestudio. Where the recording technique was actually more important than the composition. The whole sound created and the atmosphere created came from the recording studio. Dark Side of the Moon ist ein Meilenstein der Musikgeschichte. Für seine Arbeit als Toningenieur wurde Alan Parsons für den Grammy nominiert. Und für Pink Floyd ist dieses Album bis heute ein Megaseller und der Rekordhalter in den amerikanischen Albumcharts. Trotzdem musste sich Alan Parsons mit dem damals gültigen Wochenlohn als Toningenieur von 35 Pfund zufrieden geben. Auch wenn es Pink Floyd natürlich bestreiten würden, Dark Side of the Moon lebt zu einem großen Teil durch seinen Sound. Und der stammt von Alan Parsons. Früher, so verrät er, hatte er daran gedacht, einen Prozess anzustrengen, um an den Tantiemen beteiligt zu werden. Heute ist er darüber hinweg. Es ist eine alte Lebensweisheit, sagt Parsons, dass man nicht immer alles bekommt, von dem man denkt, dass man es verdient hat. Vielleicht war das ja auch das Motiv für Alan Parsons, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. In seinem damaligen Manager Eric Wolfson fand er einen kongenialen Partner für Komposition und Text. Tales of Mystery and Imagination war mehr als ein Achtungserfolg. Aber seinen weltweiten Durchbruch hatte das Alan Parsons Project mit dem Album Nummer 2, I, Robot. I'm gonna go get some more. Mit dem Erfolg von I, Robot etabliert Alan Parsons etwas in der Musikszene, was Mitte der 70er aus der Sicht von Marketing und Promotion für völlig unmöglich gehalten wurde. Ein bisher in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung getretener Toningenieur bringt eine Platte heraus. Schlimmer noch, er singt nicht und spielt auch kein Instrument in vorderster Reihe. Und das Allerschlimmste, es gibt keine sogenannte Bandidentität, weil bei Alan Parsons Project Sänger und Musiker ständig wechseln. Some people still find that hard to accept. Einige können es immer noch nicht verstehen, wie jemand, der im Grunde nur Techniker ist, seinen Namen auf das Frontcover einer Platte bringen kann. Ich glaube, das hat mit Phil Spector angefangen. Bei ihm hat man gemerkt, dass ein Produzent wenigstens genauso wichtig ist wie der Künstler. Und das ist gut so. Und dann gibt es natürlich eine große Zahl von Danceplatten und Remixes, wo die eigentliche künstlerische Leistung gar nicht von den Musikern kommt, sondern von Ingenieuren und Technikern. Dance records and remixes and stuff where the performance is actually not coming from musicians and people at all, it's coming from engineers and technical people. Handverlesene Künstler, die auf den Alben von Alan Parsons Project mitmachen. Das wird zum Markenzeichen des Unternehmens. Als Form für ihre Werke wählen sich Wolfson und Parsons das Konzeptalbum. I, Robot dreht sich um Science Fiction. Eve von 1979 zum Beispiel beschäftigt sich mit dem Kampf der Geschlechter. Oder Eye in the Sky von 1982 behandelt das Thema Polizeistaat. Im Mittelpunkt aller Produktion steht aber der Sound. Und dafür steht sein Name, Alan Parsons. What never ceases to amaze me is that people have said to me, mich hat es immer erstaunt, wenn Leute mir gesagt haben, ich hätte einen eigenen Sound. Ich meine, nichts ist leichter zu erkennen als der Phil Spector Wall of Sound. Der ist unverkennbar. Aber man sagt mir nach, ich hätte auch einen Sound, wenn auch nicht so eindeutig. Das verwirrt mich total, weil ich das nicht höre. Ich weiß nicht, was das für ein Sound ist. Digitales Sampling war Mitte der 70er Jahre so greifbar nah wie etwa der nächste bewohnte Planet im Universum. Es war die gute alte Analog-Ära und manchmal, gibt Alan Parsons zu, sehnt er sich nach dieser Zeit zurück. Es war die Zeit der, aus heutiger digitaler Sicht, primitiven Soundexperimente. Um völlig neue Sounds zu kreieren, nahm Parsons zum Beispiel eine Blockflöte auf, die von einem Staubsauger angeblasen wurde. Oder er zerschnitt einfach seine Tonbänder und klebte sie willkürlich aneinander, ließ sie rückwärts laufen oder zog die Tapes mit der Hand am Tonkopf vorbei. Heute stehen ihm in seinem Studio direkt neben seinem Haus in Sussex eine Unzahl digitaler Sounds auf Abruf zur Verfügung. Nicht die Not zum Erfindungsreichtum, sondern die Qual der Wahl ist es jetzt, warum es in einer Produktion mal nicht weitergeht. Aber eins ist für Alan Parsons gleich geblieben. Der Zeitpunkt der Abgabe des Masterbandes für die Plattenpressung wird immer noch gerne von ihm herausgezögert. That's the most painful part of any album I've worked on, letting go and saying. Das ist der schmerzlichste Augenblick bei jedem meiner Alben gewesen. Es loszulassen, zu sagen, hier ist das Band, goodbye, bringt es in den Plattenladen. Es ist einfach schmerzlich zu erkennen, dass es einem aus den Händen genommen wird, dass man nichts mehr daran ändern kann. Aber ich denke, alle Perfektionisten haben dieses Problem. spend 10 years in a studio with the best material and still come out with a very ordinary sounding record. So it's timing and good fortune, good luck, right people, right time. Auch nach 10 Jahren mit dem besten Material im Studio kann man mit einer nur durchschnittlich klingenden Platte rauskommen. Wichtiger ist, meint Alan Parsons, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort ist und Glück hat. Eine Produzentenweisheit, die sich für ihn in über 25 Jahren im Musikgeschäft immer wieder bewahrheitet hat. Was ihm aber bis heute nicht so recht gelingen will, ist eine unbefangene Selbsteinschätzung. Wohl auch ein Ausdruck seines Perfektionismus. I know that some of the albums that have been very successful in the past, at the time that I finished them, I say. Bei einigen von meinen sehr erfolgreichen Alben habe ich zum Zeitpunkt der Fertigstellung gedacht, oh nein, wie furchtbar, das ist ein großer Fehler. Dieses Album hätte ich nicht machen sollen. Ich erinnere mich, dass ich sehr unzufrieden war mit Vulture Culture und ich war auch nicht gerade glücklich mit Eve. Das Komische ist, als wir I, Robot fertig hatten, war ich unglaublich unglücklich. Ich meinte, es seien viel zu viele Fehler auf der Platte, aber bekanntlich wurde es unser größter Erfolg. Der Erfolg half mir darüber hinweg zu sagen, das Album sei irgendwo unzulänglich. Soundtüftler und Soundmagier wurde er immer wieder genannt. Und letzteres kommt seinen Vorlieben auch am nächsten. Alan Parsons liebt musikalische Puzzle. Er möchte den Hörer überraschen. Während man sich am Anfang eines Stückes einem bestimmten Rhythmusgefühl hingibt, verändert es sich plötzlich. Und das Stück geht ganz anders weiter. Bestes Beispiel dafür ist wohl I, Robot. Alan Parsons möchte gerne ein musikalischer Illusionist sein. Das kommt nicht von ungefähr. Sein Hobby ist seit langem die Zauberei. I tend to do cards, coins, ich mache am liebsten Tricks mit Karten und Münzen. Ich bin im ständigen Kontakt mit der japanischen Magic Company, die Zaubertricks herausgibt. Schon als kleiner Junge war ich fasziniert von der Zauberei und ich habe auch viele Zauberer als Freunde. Ich gehe gern zu Zaubershows und Zaubererversammlungen. I have lots of friends who are magicians and I enjoy going to magic shows, magic conventions. Alan Parsons möchte gern Zauberei und Musik vereinen. Eine große Show zusammen mit den Königen der Magie, Siegfried und Roy oder David Copperfield, ist sein Traum. Zunächst einmal hat er selber all seinen Mut zusammengenommen und will sich nach 18 Jahren Studio endlich auch live auf der Bühne zeigen. Eine Ausnahme gibt es. Eine einzige Show hat er bereits gemacht, 1990. Aber jetzt ist es etwas anderes, sagt Alan Parsons. Aus einem Studioprojekt ist eine richtige Band geworden und Rockbands, meint er, gehören auf die Bühne. I'd always been frightened in the past of not being able to adequately reproduce the. Meine Angst war es bis jetzt immer, dass ich den Sound der Platte nicht adäquat umsetzen könnte. Aber mit der fortgeschrittenen Instrumententechnik, Sampling und dergleichen, glaube ich, dass die Orchester-Sounds kein Problem mehr darstellen. Ich will auf keinen Fall eine 18 Monate Welttour machen und damit höchstwahrscheinlich mein Leben zerstören. Ich möchte etwa 20 oder 30 Gigs in Europa machen und dasselbe nochmal in Amerika. Das soll reichen bis zum nächsten Album. Und ich hoffe, dass ich damit ein paar Platten verkaufen kann. Bei der Anzahl an Konzerten werden wir wohl mit der Live-Show kaum etwas verdienen, weil die Produktion eine Menge Geld kosten wird. I don't think we'll make a lot of money doing that number of concerts, because the production will cost a lot of money to put together anyway. Oh, Das letzte gemeinsame Projekt von Alan Parsons und Eric Woolfson war das Musical Freudiana. Als die beiden 1987 anfingen, hätte es eigentlich ein gewöhnliches Alan Parsons Project-Album über das Leben von Sigmund Freud werden sollen. Sie waren mit der Produktion schon halb fertig, als Bühnenproduzent Brian Brolly die beiden dazu überredete, daraus ein Musical zu machen. Im Dezember 1990 war Premiere in Wien, doch Alan Parsons konnte sich daran nicht recht erfreuen. I just felt that musically, stylistically, it was. Ich fand, dass Freudiana musikalisch und stilistisch zu nah war an Sachen, die man von Andrew Lloyd Webber erwartet hätte. Das Musiktheater ist in den letzten 20 Jahren beherrscht von seiner Art, Shows zu schreiben. Da hätte ich mich wohler gefühlt, wenn Freudiana mehr auf dem Rockformat gegründet gewesen wäre, statt dieses orchestralen Mittelmarktformats. Would have been more comfortable if Freudiana had been more based on rock format than sort of orchestral and sort of middle market format. Ganz im Gegensatz zu Eric Woolfson konnte sich Alan Parsons also gar nicht mit ihrem gemeinsamen Werk identifizieren. Getrennte Wege waren vorgezeichnet. Woolfson verfolgt weiter die Produktion von Musicals und Parsons hat sich eine richtige Band zusammengesucht. Aus dem Duo ist ein Viermann-Projekt mit Gastsängern geworden. Von Anfang an, seit 1976 auf der Liste der Musiker bei Parsons und jetzt im festen Team, ist Keyboarder Andrew Powell, der bisher immer für die Orchesterarrangements verantwortlich war. Geschrieben werden die Stücke nun von Parsons und einigen anderen Autoren. Die Dramaturgie des Albums ist aber Sache von Alan Parsons, denn das ist auch neu. Es ist das erste Parsons-Album, das kein Konzeptalbum ist. Konzeptalben sind für ihn definitiv out. The Alan Parsons Project made concept albums. Alan Parsons is making music. Alan Parsons Project haben Konzeptalben gemacht. Alan Parsons macht Musik. Es wäre ohne Erics Hilfe schwierig gewesen, all die verschiedenen Songschreiber anzuleiten, über ein bestimmtes Thema zu schreiben. Wir hatten genug Probleme bei der Auswahl der Stücke, ganz abgesehen vom Inhalt. Ich glaube, wenn ich noch ein Konzeptalbum gemacht hätte, hätte man gesagt, oh nein, bitte nicht, er ist doch raus aus diesem Alter. Ich finde, Konzepte sind heute für Film und Bühne, aber nicht für Platten. I think, you know, concepts are for films and stage now, not for records. You felt your back against the wall. Sie hörten eine Sendung von Jürgen Brendel.